November. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. November. Wie tote, ausgebrannte Augen sind die schwarzen Fensterhöhlen. Im Dämmerabend der verhangenen Novembertage. Wie Flüche wider Gott, hilflose Klage, wider die Zwingherrn der verruchten Höhlen. Die Städte sind sehr fern, darin die Menschen leben. Ein Knäuel würgt die Kehle dir, ein Grauen betastet deine Glieder. Wer wird Freiheit schauen, wenn endlich wird sich dieses müde Sklavenvolk erheben? Oh, niemand löscht die Stunden der Gefängnishöfe, die in wirren Träumen uns gleich Fieberlarven schricken, Antlitzlosen. Wir sind verdammt von Anbeginn, wir müssen wie Leprosen Unstete durch die Jahre unserer Jugend irren. Was ist das Leben uns? Ein formlos, farbenleer Verfließen. Und gnädig sind die Nächte, die wie Särge uns umschließen. Ende von November.